Leute, ich bin Krog. Das Tempo war an mich herangetreten. Ihr wisst, was das ist? Eines dieser Hochglanzmagazine. Sie wollten, dass ich ihnen ausgeflippte Geschichten erfand. Beispiele geglückten Lebens, wie sie es nannten. Kitschiges Zeugs. Wie abgefuckte Juppis es gerne fressen zwischen ein paar Stunden an der Börse und ein paar Krabben. Ja, sie hatten ein wenig recherchiert, ihre Nasen in meine Geschichte gesteckt, hatten den Professor mit Fragen gelöchert. Aber sie wollten durchaus eine rührselige Geschichte. Krog als Opfer einer verantwortungslosen, kranken Wissenschaft. Sie hatten mich direkt vom Gefängnis abgeholt und wollten, dass ich ihnen sofort für ein erstes Interview zur Verfügung stand. Ich lehnte ab. Sie kommen direkt aus dem Hochsicherheitstrakt. Was werden Sie jetzt tun? Haben Sie sich unser Angebot durch den Kopf gehen lassen? Der Fototermin ist heute Hat man Ihnen gesagt, dass Sie in der Retorte erzeugt wurden? Dass Sie aus gepanschten Erdmaterialien... Wie fühlt man sich, wenn man erfährt, dass man Opfer einer... Und so weiter. Ich ließ sie stehen. Ich wollte zu meinem guten Gott, zu meinem Schöpfer ins Institut. Hat man Ihnen nicht gesagt, dass Sie aus gepanschtem Erdmaterial entstanden sind? Alle wirklich komische Vögel. Sie dachten wohl, dass die Zufälle, die zu ihrer eigenen Entstehung beigetragen hatten, diese aufgeblasene Leidenschaft eines Mannes zu einer x-beliebigen Frau, keine Panscherei wäre, sondern Schicksal, Fügung, Natur schlechthin. Ich bin Krog, Leute. Ich entstamme der Leidenschaft eines kühnen Forschergeistes, gezeugt im modernsten Labor Europas, unter den bestmöglichen Bedingungen. Krog? Das ist eine Kreuzung aus Menschenaffe, Gänseblümchen und irgendeiner Chromosomenreihe vom Krokodil. Wollen Sie nicht doch mitkommen in die Redaktion? Taxi! Haben Sie schon gegessen? Taxi! Ganz zu Beginn möchte ich mich bei der Akademie herzlich für die Einladung bedanken. Hauptthema meines Referats ist natürlich der heftig diskutierte und vielleicht auch umstrittene Versuch, ein Wesen zu schaffen, das mit einem kommunikablen Gehirn ausgestattet ist. Ein besonders hartnäckiges Vorurteil, mit dem ich mich eigentlich seit Beginn des Experimentes konfrontiert sehe, betrifft die Unterstellung, wir hätten Erbmaterial von willkürlich ausgewählten biologischen Einheiten zusammengemixt und danach bloß abgewartet und beobachtet, was dabei herauskommt. Gänseblümchen, Menschenaffe und Krokodil, diese sogenannten Zutaten, bildeten natürlich nur den programmatischen Ausgangspunkt meiner Überlegung. So steht, verkürzt ausgeführt, der allgemein als dominierend eingestufte Anteil des Krokodils für ursprüngliche, aktive Natur, für den ungezügelten Selbsterhaltungstrieb. Das Gänseblümchen für unschuldige, kontemplative, vielleicht sogar parasitäre Natur und schließlich der Anteil des Menschenaffen für unsere bekannten Tugenden, also die Geschwätzigkeit und die Fähigkeit, einem wissenschaftlichen Vortrag mit Genuss zu folgen. Ja? Guten Tag. Könnten Sie mich dem Institutsvorstand melden, Herrn Professor? Der Professor ist nicht da. Aha. Worum handelt es sich? Ja, ich bin... Also ich... Und wo könnte ich ihn erreichen? Tut mir leid, der Professor ist zu einem Symposium in die Vereinigten Staaten. Ja, hat er mir denn keine Nachricht hinterlassen? Ach, Sie sind das... Na, natürlich kommen Sie rein. Guten Tag. Tag. Er hat mir... Warten Sie, ich soll Ihnen den Schlüssel geben. Er hat für Sie ein Appartement angemietet in der Innenstadt. Und wann wird er denn zurückkommen? Ja, am Wochenende, voraussichtlich. Ah, hier, der Schlüssel. Danke. Ich bin dafür, dass das sofort vernichtet wird, Herr Kollege. Ja, ja. Und zwar sofort und restlos. Aber, Herr Kollege. Gleich nach meiner Zeugung, wenn euch dieses Wort nicht zu irgendwelchen schmutzigen Gedanken verführt, noch unter dem Elektronenmikroskop musste ich eine Diskussion mitverfolgen, die der Vorsitzende der Ethikkommission des Pasteur-Institutes, eine fette, aufgeblasene Kakerlake... Jetzt lassen Sie uns doch in aller Ruhe nachdenken. Und ein wissenschaftlicher Heißsporn, zugleich Kollege meines Schöpfers, führten. Das muss weg, hören Sie. Krog, ja oder nein? Für mich eine erste Existenzfrage. Mit solchen Spielereien ruinieren wir den Ruf des Instituts. Während sich die beiden in die Haare gerieten, war die gesamte wissenschaftliche Aufmerksamkeit des Professors auf die Nährlösung gerichtet, in der ich eben die ersten Hymnen auf das Leben sang. Das Pasteur-Institut hat das Amsterdamer Abkommen unterzeichnet. Es darf keine Experimente mit menschlichem Erdmaterial geben. Und wenn Sie schon, Herr Kollege... Ja. Wenn Sie sich schon nicht zügeln können, dann darf das doch nicht so weit gehen, dass dieses Etwas implantiert und ausgetragen wird. Einzig und allein zur Befriedigung Ihrer Allmachtsfantasien. Aber ich bitte Sie, man muss doch... Man darf doch nicht... Ich meine, ich bin natürlich auch nicht glücklich über... Es kann doch niemand sagen, was aus diesem Cocktail entstehen wird. Ich wollte ein unschuldiges, von keinerlei Moral und sozialem Zwang beeinträchtigtes Wesen schaffen. Ein Meilenstein-Mensch sollte entstehen, dereguliert und deregulierend, der anzeigt, auf welchem Entwicklungsstand sich die Menschheit heute befinden könnte, wäre nicht wertvolle Substanz im Zuge des Zivilisationsprozesses verloren gegangen. Dieser Mensch sollte mit einem Gehirn ausgestattet sein, das andere Gehirne unmittelbar versteht, das sein Gegenüber in seiner Gesamtheit zu erfassen vermag, ohne den Umweg über die Sprache nehmen zu müssen. Ein kommunikables Gehirn also, eine höhere Ebene der Kommunikation. Es ging um die Wiedererweckung einer archaischen Fähigkeit, über die beispielsweise Wale immer noch verfügen. Es muss leben, es muss ausgetragen werden, denn genau in diesem Kind wird man die Kraft der Liebe zeigen können. Wir wissen nicht, ob es ein Kind wird. Es wird doch ein Mensch, Herr Professor. Das steht doch außer Frage. Natürlich. Es ist ja zu dem, was wir schon wissen, zu einem hohen Prozentanteil mein Erdmaterial. Ich kann nur wiederholen, ich bin gegen all diese Experimente. Und so wogte die Diskussion hin und her, während Krog Junior in der Nährlösung herumplanschte und mit den ersten Versuchen beschäftigt war, die verschiedenen DNS-Reihen auf die Reihe zu bringen. Und in mir, wenn ihr versteht, was ich damit andeuten will, in mir teilte und teilte und teilte es sich und langsam ward aus diesem Chaos... Krog. Ich bin für die Selbstbeschränkung der Wissenschaft in einem... humanen Interesse, ich weiß. Und darin stimmen wir doch völlig überein. Aber... Wie werden wir uns dieser Missgeburt gegenüber verhalten? Er sprach von mir, der ich wirklich putzig anzusehen war, damals, durch das Elektronenmikroskop. Wer soll denn diese unbestimmte Zukunft verantworten? Wollen Sie dieses Etwas Ihr ganzes Leben überwachen, wegsperren, unter Kontrolle halten, Herr Kollege? Dann will ich zumindest nichts damit zu tun haben. Er wollte mich durchaus aus dieser Nährlösung entfernt wissen. Experimente, wo sie unumgänglich nötig sind, ja, aber... Herr Kollege, ich möchte die Frage der Moral nicht mehr diskutieren. Dafür hat das Pasteur-Institut eigens eine Ethikkommission eingerichtet. Ja. Ich arbeite hier im Dienste der wissenschaftlichen Neugier, auch Forschung genannt. Und etwas anderes interessiert mich nicht. No way, Fido. Ja? Moosbrugger, mein Name. Tempo. Es freut mich, dass Sie jetzt doch für uns arbeiten. Aber wissen Sie, Sie haben vielleicht den Abgabetermin, unseren Redaktionsschluss übersehen. Haben Sie den Artikel schon abgeschickt? Nein. Sie könnten ihn uns faxen. Diktieren. Ja. Sie sind... Die ganze Redaktion spricht von Ihnen. Ihre Geschichte ist wirklich... Ich wollte Sie fragen... Na, können wir. Was? Ja. Sie dürfen nur nicht zu schnell. Leute, ihr erinnert euch sicher an die Party des Jahres. Als ein paar durch und durch biedere Bürschchen, einige hoffnungsvolle Jungmietzen nicht nur vernaschten, sondern sie anschließend auch so arg zurichteten, nicht zu schnell, dass sie von ihren entsetzten Eltern kaum identifiziert werden konnten. Kaum identifiziert werden konnten. Jetzt habe ich eine Frage. Haben Sie damals dieses Mädchen... Der Boulevard reagierte mit einer Millionenauflage. Die Todesstrafe wurde gefordert. Artikelserien über die diversen Zusammenhänge mit der Pornoindustrie. Die neuesten Horrorvideos und der guten alten Kleinfamilie zirkulierten unter der Hand. Ältere Semester begeilten sich an den intimen Fotos und den ausführlichen Interviews mit den Opfern. Was war geschehen? Kock lehnte an jenem Abend an der Bar des Lokals und musste eine Klage der jungen Damen mit anhören. Die Jungs seien zum Kotzen langweilig, absolut tote Hose. Haben Sie? Absolut tote Hose, ja. Entschuldigen Sie, dass ich... Was mich interessiert, haben Sie damals, als Sie 12 waren, haben Sie damals das Mädchen wirklich zerfetzt und aufgegessen? Ja, ja. Also weiter im Text. Ja, gut. Da besann sich Krog seiner wahren Fähigkeit und knipste die Ich-Kontrolle der Jungs aus. Sie reagierten euphorisch, ein Gebrülle hob an, ein Geknurre wie von wilden Tieren und dazu das schrille Gekreische der Mädchen. Nylons ratschten auf, Blusen zerrissen über den steifen Knospen. Haben Sie? Über den steifen Knospen, ja. Und Krog stand dabei und freute sich an dem bunten Treiben, an den Bissen und an den Faustschlägen und den Tritten. Mit den klaffenden Wunden. Und es loderte ein Feuer in ihm, fast so heiß, als hätte er selber mitgemischt und selber zugebissen. Das Krokodil in ihm schrie immer zu, beiß zu, beiß zu. Aber der Affe in Krog schlang seinen Gürtel um das Maul des Krokodils und es kam zu einem Kampf. Und der Affe gewann schließlich die Oberhand und führte Krog zum Telefon und hieß ihn, Polizei und Rettung anzurufen. Ich muss zugeben, ich hielt die merkwürdige Häufung von aggressiven Eruptionen in seiner unmittelbaren Umgebung für mehr oder weniger zufällig. Bestenfalls konnte ich mir vorstellen, dass seine Aura, die Ausstrahlung des Reptils in ihm, paranoide Angstzustände bei Menschen in seiner Nähe auslöste, die sich dann Luft machen in zum Teil grausamen Aktionen. Ich bin mir auch sicher, dass die Leser dieser Zeitschrift seine Sensationsgeschichten nicht ernst genommen haben. Sie hielten sie einfach für unterhaltsam. Nur mir wurde plötzlich bewusst, dass ein Teil des Experiments geglückt sein musste. Ein Schritt auf dem Weg zu dem großen Ziel war tatsächlich gemacht. Im Labor hatte ich einmal Hühnerexperimente gesehen. Sie hatten irgendwelche Drähte und Antennen im Hirn von Hähnen montiert und konnten das Aggressionszentrum reizen. So, einschalten, ausschalten, es war toll. Und die Hähne funktionierten tatsächlich auf Knopfdruck, stellten den Kamm auf und sprangen wer weiß welche Gegner an. Ich hatte sowas wie den heißen Draht mitten hinein in die Ganglien anderer Leute. Ja, wissen Sie, damals, wie mir der Professor den Kleinen zum ersten Mal gezeigt hat, wie ich ihn zum ersten Mal im Arm gehabt habe, ein Engel, so ein goldiges Kind. Kein Mensch hätte das für möglich gehalten. Leute, hier ist Krog. Das Tempo kam ganz groß raus mit meiner Lebensgeschichte. Auf einem Extrablatt druckten sie dieses wundervolle Beispiel geglückten Lebens. Ganze Lastwagen voll Fanpost waren eingetroffen. Zig Anfragen, ob ich nicht bei Geburtstagspartys auftreten wollte. So als eine Art Mitternachtseinlage, um die Atmosphäre aufzulockern. 90% Zustimmung, was will man mehr? Die restlichen 10% wollten mich lynchen. Okay. Die Party war wirklich nicht das, was man alltäglich erlebt. Hier eine wirklich gelungene und originelle Wortmeldung, die auf meinem Anrufbeantworter zu finden war. Weißt du, was sie mit dir hätten machen sollen? Weißt du das? Sie hätten dich mit einer radioaktiven Nährlösung füttern sollen. Genau das haben sie getan, Leute. Genau das. Und deshalb ist Krog eben Krog. Und kein Hans im Glück, der nicht klarkommt mit seinen Wünschen und der Angst, sie zu realisieren. Nein, Krog möchte kein Hans im Glück sein. Da lobe ich mir meine radioaktive Nährlösung. Da singe ich jeden Lobgesang auf meinen Professor und meine Mama, die bei meiner Geburt gestorben ist. Ich hatte mich durch ihre Gebärmutter ins Freie gefressen. Ich habe Bilder gesehen von ihr. Sie war würdig, Krog ausgetragen zu haben. Selbst die in den Medien gerne und groß aufgebauschten Zwischenfälle erscheinen angesichts der ungeheuren Perspektive, die sich mit diesem Experiment auftat, als belanglose Ereignisse. Die Erfindung des Rades forderte mit Sicherheit mehr Opfer, ebenso andere bahnbrechende Errungenschaften. Glauben Sie mir bitte, mir geht es in erster Linie um den Menschen, aber nicht um den Menschen, der der Befriedigung seiner kläglichen alltäglichen Bedürfnisse nachjagt, dessen Interessen kaum über das eigene Ableben hinausreichen. Mir geht es um den Fortschritt des Menschen als Gattungswesen. Als ganz kleines Kind habe ich mich in die Brüste meiner Amme verbissen. Das gehört als Glanzstück in meinen ersten Lebensmonat. Herkules hat die Schlange zerrissen, ich habe die Brüste der Amme zerbissen. Zerfetzt, ohne Zähne. Leute, damals noch ganz ohne Zähne. Es gibt sogar einen kleinen Videofilm davon. Grock Junior, rosiges Gesicht, sanfte Augen und dann schreit er vor Hunger und Wahnsinn. Und dann kommen die prallen Brüste der Amme ins Bild. Also zuerst schreit das Baby und dann Geknurre und dann schreit die Amme. Ich habe diesen Film nicht sehen dürfen. Eine Schwester Monika hat ihn mir erzählt. Tempo am Apparat. Großbrugger, störe ich? Nein. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass wir unglaublich viele Reaktionen auf Ihre Geschichte bekommen haben? Okay. Ja, und dann, ich würde selber gerne mal mich treffen mit Ihnen, um mich, mein Unbewusstes, ich meine... Ja, dann setzen Sie sich doch in ein Taxi. Ja, das mache ich dann gleich. Zuerst muss ich nur noch... Haben Sie den neuen Text zur Hand? Kann ich? Ja. Worum geht's, Leute? Ums Glücklichsein? Ja, verdammt, das ist es, was ich auch sagen würde. Da ist nur ein kleiner Unterschied zwischen Krock und euch Glücksrittern. Krock ist nämlich richtig glücklich erst, wenn es verdammt hart hergeht. Wenn er sieht, wie zwei Leute, können auch mehr sein, aber zwei, das ist so eine Art Urform. Ein Mann und eine Frau. Hey, da kommt Spannung in Krock. Wenn er sieht, nein... Ich will sie nicht fighten sehen, so auf nackter Basis und Schweiß und Gegurgel vor Lust und Wonne. Haben Sie? Gegurgel vor Lust und Wonne, ja? Ja, das ist langweilig. Ja? Haben Sie, das ist langweilig. Langweilig, ja. So, ich will sie außer sich sehen. Ich will sehen, wie sie sich auffressen, bei lebendigem Leib. Will sehen, wie sie zuschlagen. Stein, Messer, Schlüsselbund. Alles, was die Haut aufzureißen imstande ist. Alles, was das Blut zum Kochen, Schäumen, Sieden bringen kann. Okay, das wär's. Bis dann. Nein, Moment, warten Sie. Sie wollten mir doch noch eine Geschichte. Sie haben mir doch noch gar kein... Das heutige Beispiel. Ach. Okay. Da standen Sie an einer belebten Straße. Vor einer Kreuzung. In zweier Reihe. Mit gelben Mützchen auf dem Kopf, geduckt und stumm, die Augen starr und tot und leer auf ihre Aufsichtsperson gerichtet. Ein strenges englisches Fräulein mit spitzer Nase und dem typisch schrillen Ton einer Beißzange in der Stimme. Die Idylle nervte Krock gewaltig. Gewaltig. Ich wartete, bis die Ampel auf grün umsprang und die Miss sagte, wir gehen und Marsch. Da knipste ich die Kinder der Reihe nach aus. Die rasch alarmierte Ambulanz kam zu spät für das Fräulein. Haben Sie? Ja. Und jetzt die Details. Leute, wenn ich an solche Szenen denke, kommt ein Schimmer von Glück in meine Seele. Merkt ihr? Auch Krock hat eine Seele. So sagte zumindest die Krankenschwester zu mir. Ja, auch Krock hat eine Seele. Aber sie ist noch nicht so richtig schön. Deswegen muss man Krock Junior noch ein wenig unter Kontrolle halten. Deswegen darf er noch nicht raus aus seinem Gitterbettchen. Als sie mir das Handtuch hinreichte, verbiss ich mich in ihrem Finger. Au! Siehst du, sagte sie, nachdem sie lange geschrien hatte und bevor man sie wegbrachte. Siehst du, das habe ich gemeint. Wenn ich nächstes Mal mit dir alleine bin, mach dich gefasst auf die Hölle. Es gab kein nächstes Mal. Der Professor war zufällig in der Nähe gewesen und hatte diese Drohung mit angehört. Er verhinderte, dass diese Person mir die Hölle zeigen konnte. Schade. Gib ihm mal den Hamster. Was, den Hamster? Na gut, okay. Schau mal, was ich für dich habe. Na? Na? Na, na? Pass auf deine Finger auf. Gleich nach meinem zweiten Geburtstag, da traten die Psychologen auf den Plan. Sie bevölkerten mein Kinderzimmer und machten sich mit ihren Messgeräten und Vergrößerungsgläsern auf die Suche nach meiner Seele. Und was haben wir da? Sie schoben mir Spielzeug durch die Gitterstäbe, das ich wie alle Kleinkinder sofort in den Mund nahm, um es mit Zunge und Zähnen kennenzulernen. Das waren 0,3 Sekunden. Wahnsinn. Sie schrieben sich die Finger wund, drückten Stoppuhren und notierten Rekorde. Wenn ich einer Maus den Garaus machte, und wie, schnell, da lachten sie mich an. Und ich lachte zurück. Ich wurde damals mit dieser Studie beauftragt. Ja, ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich meine, jeder weiß und kennt, dass Kinder nicht besonders gefühlvoll oder vorsichtig sind, mitunter auch grausam sein können. Aber das übersteht doch meine Vorstellungskraft. Das psychologische Gutachten spricht eine ganz eindeutige Sprache. Das wird auch die Moraltheologie zur Kenntnis zu nehmen haben. Lassen Sie mal anschauen. Fazit. Man hat es hier nicht mit menschlichen Verhaltensweisen zu tun. Es fehlt jegliches Mitgefühl. Jeglicher Ansatz zur Ausbildung von so etwas wie einem Gewissen. Er ist doch erst 3 Jahre alt. Ein reines Instinktwesen. Noch dazu mit hochentwickelter Intelligenz. Und was schlagen Sie vor? Man muss verhindern, dass die gefährliche Saat aufgeht. Sie wollen ihn töten. Sagen Sie es doch. Sprechen Sie es doch aus. Sie wollen ein 3-jähriges Kind. Pasteur-Institut, guten Tag. Guten Tag, hallo. Ist der Professor zu sprechen? Tut mir leid, er ist noch nicht zurück. Aber er hat doch gesagt, er kommt heute. Ja, was soll ich denn machen? Seine Rückreise hat sich verzögert. Ah. Kann ich ihm etwas ausrichten? Nein, hat er keine Nachricht? Tut mir leid, ich habe ihn doch... Ich hatte damals kaum Gelegenheit, mich näher mit ihm zu beschäftigen. Also die eigentliche Arbeit am lebenden Objekt weiterzuführen. Sobald er dem Reagenzglas entwachsen war und seine Leihmutter verlassen hatte, drehte sich alles nur mehr noch um ihn als ein wildes Wesen. Er wurde als ein Wolfskind mit wenig Aussicht auf Menschwerdung betrachtet, als ein Kaspar Hauser aus der Retorte. All die Eigenschaften, die ich als progressiv im Sinne meines Versuchsziels erachtete, wurden von den hinzugezogenen Pädagogen, Psychologen bis hinunter zu dem alltäglichen Betreuungspersonal als reparaturbedürftig klassifiziert, als Hindernis für seine Rückkehr in die menschliche Gemeinschaft. Ich hingegen freute mich nach jedem Biss, weil ich sah, dass er sich gegen die Domestizierung heftig zur Wehr setzte. Seine Intelligenz und sein überaus großes geistiges Potenzial wird dazu führen, dass er eines Tages begreift... Und das wollen Sie allen Ernstes? Dass er eines Tages begreift, woher er kommt und die Frage nach Vater und Mutter stellt? Sehen Sie, Falle hineingetappt. Nur der Mensch stellt die Frage nach seiner Herkunft. Ja, lassen Sie mich doch in Frieden. Sie werden sehen, seine überaus entwickelte Auffassungsgabe macht ihn empfänglich für Erziehungsmaßnahmen, für eine Eingliederung in soziale Prozesse und notabene für die Liebe. Nun hören Sie aber auf. Und wovon ernährt er sich? Das kann man ihm doch nicht zum Vorwurf machen. Mein Kater ist mehr Mensch als er. Ach, wissen Sie, zum Zeitpunkt der Vorfälle arbeitete ich bereits ein paar Jahre in der Bibliothek unseres geliebten Institutes. Wenn man ihn sitzen sah, hier an seinem Tischchen, wie er in den Herbarien blättert, sich freut an den Gänseblümchen, an den Schmetterlingen, ich konnte mir das ja nie wirklich vorstellen, dass dieses unschuldig lächelnde Kindergesicht zu einer Bestie gehören soll. Ja, bis es eben zum Biss kam. Sie haben das vermutlich schon bemerkt an der Aussprache. Ich bin seither immer noch nicht beschwerdenfrei. Ja, und dazu noch wetterfühlig. Obwohl der Professor die besten Fachkräfte aus der plastischen Chirurgie mit der Rekonstruktion meiner Nase betraut hat. Tja, ich war ja durch verschiedene Berichte über Vorfälle im Institut gewarnt und vorbereitet. Aber dann sah ich ihn in dieser Gehschule sitzen, auf dem Boden sitzen. Ein Beißkorb über dem Gesicht, unglücklich. erdauerte mich. Und, ja, ich intervenierte im Sinne einer Beseitigung des Beißkorbes. Ja. Wenn Sie mir ständig mit der gesamten Disziplinierungsmaschine und mit der Knute der Zivilisation auf das Kind losgehen, verderben Sie mir das ganze Experiment. Aber Herr Professor, man kann ihn wirklich nicht einfach frei herumlaufen lassen. Er hat in der letzten Woche wieder einer befreundeten Kollegin die Achillessehne durchgebissen. Ach, jetzt hören Sie doch auf mit diesem Kleinkram. Die nächsten Wochen war ich wieder frei und Herr der Gänge im Institut. Sehen Sie jetzt, dass es unumgänglich ist? Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Hauchen Sie ihm von mir aus eine Seele ein. Ich bin zwar nicht Gott, aber ich werde sehen, was sich machen lässt. Ich war erstmals nahe daran, die Hoffnung aufzugeben. Das Experiment schien gescheitert. Fast alle mit ihm Befassten konnten oder wollten seine naturhafte Unmittelbarkeit nicht als die höhere Qualität begreifen. Mit ihrer fundamentalistischen Zivilisierungskampagne, besessen vom Drang zum Läutern, mit ihrem unerbittlichen Kreuzzug für das, was sie für Menschlichkeit hielten, nahmen sie mir jede Möglichkeit, meine These zu beweisen, dass sich durch die Reduktion der Gehirnfunktionen auf die des Stammhirns ungeahnte Möglichkeiten auftun, dass mittels Dekonstruktion eine Fülle von latent vorhandenen Fähigkeiten, die der Zivilisationsprozess zugeschüttet hatte, wieder freigelegt werden könnten. Die Kollegenschaft war nicht fähig, auf das Wesen anders zu reagieren, als mit dem ewig gleichen Reflex abrichten, dressieren, paralysieren, krank machen. Sie haben ihn mir völlig ruiniert, so dachte ich damals. Er schien auf eine Weise domestiziert, dass man ihn durchaus, so sagten die zu Rate gezogenen Psychologen, auf eine exquisite, hochalpine Schweizer Privatschule schicken musste. Da sind wir. Fremdste. Ja. Vergiss die Schultasche nicht. Wie? Vergiss den Schulsack nicht. Ja. Koffer an mich. Na, junger Mann. Als Direktor bin ich zwar schon nachdrücklich vor dir gewarnt worden, aber so gefährlich siehst du mir gar nicht aus. Wir werden uns schon zusammenraufen. Ja. So, führen Sie ihn herein. Das da ist Horo. Aha. Das ist das Matterhorn. Ah. Schulzeit. Schöne Zeit. Zeit des Lernens, Zeit der Erfahrung, Zeit der Reife. Der Direktor schritt auf Samtpfoten durch die Gänge. Ich war in dem Dilemma, entweder beißen und eingesperrt werden oder nicht beißen und eingesperrt sein, bis ich instinktiv erfasste, dass ich die Leute an- und ausknipsen konnte, wie ich wollte. Und plötzlich häuften sich in der Privatschule die seltsamsten Vorfälle. In meiner Umgebung rasteten die Mitschüler reihenweise völlig aus. Nur Krock Junior blieb ruhig und gelassen. Ein Musterschüler. Ja, ja, natürlich, natürlich erinnere ich mich. Ein aufgeweckter Bursche, eine pädagogische Herausforderung. Ich meine, er kam ja nicht gerade als eine, wie soll man sagen, es hatte da gewisse Vorfälle, die einen in eine gewisse Alarmbereitschaft versetzten. Aber wissen Sie, mit Geduld und Toleranz und einem gerütteltem Maß an Humor, ich meine, wir haben schon ganz andere Kaliber auf den rechten Weg gebracht. Ja, man kann durchaus sagen, wir sind von unserem Weg der Toleranz, der liebevollen Zuwendung nicht abzubringen, weil mit übertriebener Härte... Ja, ja, Leute, das hohe Lied der sanften Pädagogik. Der Direktor hatte sich eben entschlossen, anhand irgendeiner Rotznase der ganzen Klasse die Überlegenheit der liebevollen Zuwendung zu demonstrieren. Und innerlich aufgewühlt begann er mit einer überaus toleranten Moralpredigt. Und die Rotznase brachte ihn mit einem süffisanten Grinsen in Fahrt. Aber der Direktor hatte sich eisern im Griff, bis... Naja, bis Krok dazwischen funkte. Jetzt aber, du Früchtchen! Er schlug auf den Schüler ein, prügelte ihn zu Boden, zerrte ihn an den Haaren zu sich empor, rammte ihm das Knie ins Gemüse, er riss ihm schließlich ein Ohr ab und stopfte es sich ins Maul. Und als ich ihn wieder ausschaltete, schaute er verwirrt um sich, bemerkte das Blut. Nein, was ist das? Was machst du da, Kind? Und stellt euch das Entsetzen in den Augen der Mitschüler vor. Kreidebleich saßen sie in ihren Bänken, geduckt, zitternd und mit eingezogenen Köpfen. Einzig Krok Junior beobachtete den fassungslosen Wüterich mit verklärtem Blick. Um Gottes Willen, was ist das? Was ist da geschehen? Völlig verstört holte er die Reste des Schülerohrs zwischen seinen Zähnen hervor. Und dann kam die Erinnerung ganz langsam in ihm hoch. Ich? Ja, Herr Direktor. Sie? Störe ich? Was gibt's? Ich wollte mich entschuldigen, weil ich schlussendlich dann doch nicht gekommen bin. Eines Tages werden Sie kommen. Ich habe mich plötzlich gefürchtet davor. Sie? Haben Sie den neuen Text? Können wir? Ja, ja. Ferien im Institut. Sie machen da so eine kleine Einleitung, Bibelstunde. Jeden Mittwoch, Nachmittag. Anregung des Vorsitzenden der Ethikkommission. Ich spielte mit meinem Beichtvater. Als Samson den Tempel niederriss, haben Sie? Niederriss, ja. Knipste ich ihn aus. Er fiel über mich her, rollte mich auf den Bauch. Ich sagte, Zölibat. Eben, sagte er und drückte mir das Aspergil zwischen die Schenkel. Das was? Den Weihwasserwedel. Nein. Doch, doch. Aber das ist ja furchtbar. Ja. Dass das Timing von mir kam, konnte er nicht ahnen. Ich hatte die Schritte meines Schöpfers gehört und den frommen Mann im richtigen Moment ausgeschaltet. Und jetzt keuchte er über mir, als der Professor die Tür öffnete. Ja, so habe ich zu leiden unter seiner Eminenz, sagte ich ihm allein durch einen Blick. Er hat sie wirklich, ich meine tatsächlich... Wie ein brünstiges Raubtier. Nein. Der sanfte Mensch, der mir hätte Menschlichkeit und Verständnis für die Menschen, die Einhaltung von Moral und der 10 Gebote beibringen sollen, war ein willenloses Werkzeug gewesen in meinen Händen. Der Boulevard reagierte heftig. Die Bessie in der Soutane und anderes. Haben Sie? In der Soutane. Ja. Wahnsinn. Unglaublich. Wir wissen ja, was sexueller Missbrauch bei Kindern für Folgen hat. Ja. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn man Lust hat, zuzubeißen, und dann muss man sich ständig beherrschen, weil man eingesperrt wird. Und man darf sich immer nur daran freuen, wie die anderen zubeißen. Klar, man hat sie stimuliert, aber verstehen Sie, irgendwann muss die Natur doch endlich wieder einmal zu ihrem Recht kommen. Ja. Ja, Leute. Und sie bekam ihr Recht. Die Natur. Zwölfjähriger frisst 15-Jähriger. So, da kann nichts dafür. Dann treten Sie vor die Öffentlichkeit und sagen Sie, dass er nichts dafür kann. Erklären Sie das einmal den Eltern des Mädchens. Ich hatte mich ins Institut geflüchtet, war mit meiner Verdauung beschäftigt, während ein Krisenstab die weitere Vorgangsweise diskutierte. Jetzt möchte ich Sie einmal was fragen. Ja. Was unterscheidet denn diesen Mord von all den gewöhnlichen Morden, die vom natürlichen Material begangen werden, im großen Stil? Das ist ungeheuerlich. Leute, ich werde als erster Retortenmörder in die Geschichte eingehen. Man kann doch diese bestialische Ausgeburt eines missglückten Eingriffs in die Natur nicht in Zusammenhang... Im Gegenteil, Herr Kollege. Angesichts der alltäglichen Horrormeldungen scheint er gar nicht so fehl am Platz. Überspitzt formuliert. Dieser Mord war seine Eintrittskarte in die Gesellschaft. Jetzt gehen Sie aber wirklich zu weit. Leute, stellt euch vor. Sie haben mich tatsächlich den Behörden ausgeliefert. Krog im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie. Isoliert. Hinter der Trennscheibe. In Zwangsjacke, mit Beißring. Bewacht von 3 Wärtern, die mit Elektrostöcken bewaffnet sind. Und davor, im Sicherheitsabstand von 2 Metern, die gebrochene Mutter. Das geballte Leid. Sie beschimpfte mich. Sie schrie, sie fluchte, sie bombardierte mein Gewissen. Sie war eine schöne, eine attraktive Frau. Moosbrugger, störe ich? Ja. Entschuldigen Sie. Haben Sie den Text? Können wir. Ja. Als sie so vor mir saß, mit Tränen in den Augen, innerlich aufgewühlt, da spürte ich tiefes Mitleid mit dieser Person. Ich musste ihr einfach eine Erleichterung verschaffen. Jemanden auffressen nennen Sie eine Erleichterung? Ich schaltete sie an. Sie tauchte ein in ozeanische Gefühle. Und das Glück kam in mächtigen Wellen über sie. Die Lebenslust, die ihr durch die tragischen Umstände ein wenig abhanden gekommen war, kehrte zurück. Die Trauer war verflogen. Haben Sie? Was? Ja, natürlich. Und wie kam es dann dazu, dass Sie sie dann aufgefressen haben? Ich spreche von der Mutter. Vom ersten Besuch der Mutter bei mir im Hochsicherheitstrakt. Ach so, nicht die Tochter. Und sie wollte mich heilen. Sie wollte mich haben. Ich weiß, was sie wollte. Sie wollte sich von mir in Stücke reißen lassen. Haben Sie? Ja, klar. Sicher. Komm da raus! Fernsehstunde! Nach einiger Zeit war der erste Schock überwunden, der Rachetaumel der Gesellschaft abgeebbt, der Boulevard wilderte in neuen Revieren. Man wollte nicht mehr bloß Vergeltung und Sühne, man wollte mich schon wieder therapieren. Das Resozialisierungsprojekt beinhaltete neben medizinischen Experimenten auch Erfreuliches. Pass auf, Bursche, wir regulieren dein Gebiss. Er zeigte mir den neuen Vorschlaghammer. Du wirst nie wieder jemanden beißen. Mein Lieblingswärter. Er trat gerne mit dem Stiefel nach mir. Er stand in der Vormerkliste ganz oben. Warte nur, wenn wir alleine sind, Kleiner. Jeden Abend schleiften sie mich in den Spezialraum mit der digitalen Fernsehwand, wo sie mir dann die Nachrichten und Reality-Shows servierten. Und ich wartete schon begierig auf diese schönen und ergreifenden Szenen aus den Metropolen. Ich wartete auf die langen und biegsamen Stöcke der Polizei, auf dieses eigentümliche Zischen, wenn sie niedersausten und niederschnalzten auf die Köpfe der flüchtenden Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Sache, Leute, aber mich bringt das auf Touren. Vorsicht, pass auf! Bring den Schlüssel! Dort! Ja, komm los! Ja, gib ihm! Und wenn ich mit verklärten Augen da saß und auf dem Monitor kreisten Hubschrauber über unzugänglichem Dschungelgebiet und sie warfen diese fantastischen Napalmbomben ab, dann schoben sie mir mit langen Stöcken meine Aminosäuren durch die Gitter. Ich hatte nur meine Fingernägel. Leute, an solchen Abenden ist die Tragödie einer Existenz wie der meinen immer wie ein scharfes Schwert durch mein Herz gegangen. Ja, wissen Sie, wir haben ihn schon hingebogen. Kann man so sagen. Leicht war es nicht, aber irgendwann begreift es ein jeder. Ja, wie ist es heute, meine Herren? Alles ruhig? Hat er brav gegessen? Ja, ja, Chef. Kein Problem. Wenn man ein bisschen... Tatsächlich kein Problem, Leute. Bis ich ihn ausknipste. Ein ansonsten so ruhiger und zurückhaltender Lieblingswärter befreite seinen Vorgesetzten in einem wahren Ansturm von Leidenschaft und bestialischem Kannibalismus von allen existenziellen Sorgen. Dann stürzte er sich auf das Gitter, das uns trennte. Ich krieg dich. Das war längst fällig, was? Aber du weißt doch, das sind Spezialgitter, Mann. Schau ihn an. Aber ich kann da doch nicht durchbeißen. spielten die anderen Zwölfjährigen an ihren Computern, so spielte ich mit Gehirnen. Ich wusste nicht warum, aber ich merkte bald, dass ich mehr konnte, als sie ausknipsen. Ach, Leute, Grock richtete Unheil an in den Köpfen. Verursachte Schreikrämpfe, epileptische Zuckungen, aber er lernte langsam sehen in dieser Dunkelheit. Er legte Karten an. Er bekam sie alle in den Griff. Und die Wärter lagen ihm plötzlich zu Füßen. Wollen Sie noch eine Nachspeise? Als er nach 6-jähriger Verwahrung endlich entlassen wurde, war ich zunächst an ihm überhaupt nicht interessiert. Er galt als geheilt. Das Krokodil war wohl gebändigt, die Bestie gezähmt. Eine Eingliederung in die menschliche Gemeinschaft stand demgemäß nichts mehr im Wege. Umso freudiger war dann aber die Überraschung beim Lesen der ersten Artikel in dieser Zeitschrift, als er zum ersten Mal von seiner Fähigkeit sprach. Ich geriet in eine Euphorie. Der erste Schritt in Richtung auf ein kommunikables Gehirn schien gemacht. Jetzt hieß es, keine Zeit mehr zu verlieren, denn er hatte nicht mehr lange zu leben. Die ungewöhnlichen und unberechenbaren Begleitumstände bei seiner Erzeugung, bei seiner Entwicklung im Reagenzglas, das Bad in der radioaktiven Nährlösung, das permanente chemische Bombardement, die unzähligen Versuche am Fötus, waren nicht ohne Folgen für seinen Organismus geblieben. Sie begrenzten seine Lebenserwartung radikal. Nach allen Erfahrungswerten der Humanmedizin würde er wohl kaum sein 20. Lebensjahr überschreiten können. Leute, es wird Zeit für ein paar Krokodilstränen, etwas Sentimentalität und Selbstmitleid. Der Professor hatte mich angerufen und zu einem offenbar sehr wichtigen Termin ins Institut gebeten. Er zeigte mir die neuen Labors, sprach von gigantischen Projekten und mühsamen Querelen mit seinen Kollegen. Voll nostalgischer Gefühle strich ich an seiner Seite durch die Gänge. Guten Tag. Wir wollen nur einen Blick in Ihr Labor werfen. Ich wollte ihm zeigen, erinnern Sie sich eigentlich noch an meinen Sprössling? Hallo? Wir haben dezidiert erklärt, das Institut hat mit dieser Kreatur nichts mehr zu schaffen. Den darf man nicht ernst nehmen. Der sitzt Tag aus, Tag ein zwischen seinen Mäusen und bildet sich ein, er wird ein Serum finden, mit dem er den Krebs besiegen kann. Ich hatte eine erste Vision. Ich habe dich aus einem sehr ernsten Grund zu mir gebeten. Ein blutrünstiges Bild. Ich will, dass du die Veröffentlichung in dieser Zeitschrift einstellst. Es ist jetzt keine Zeit mehr für derlei Unsinn. Ich sah den Krebsforscher zwischen den Käfigen. Du musst dich jetzt in den Dienst einer größeren Sache stellen. Hörst du? Ganz und gar. Mit Haut und Haar. Herr Professor, ich könnte Ihnen demonstrieren anhand dieses Kollegen, was ich kann. Was ich gelernt habe. Nein, dafür ist später auch noch Zeit. Aber ich kann in seinem Gehirn lesen. Nein, nein, ich muss zuerst mit dir reden. Ich muss dein Blut untersuchen. Während er meine Blutwerte eruierte, redete er um irgendeinen heißen Brei. Dein Leben als Individuum. Es ist natürlich nicht anders als bei anderen. Bei uns allen. Aber nicht so radikal. Um es in deiner Sprache zu sagen. Du hörst demnächst auf zu fressen. Aha. Der Tod steht in der Tür. Er holte die alte Kuckucksuhr, deren Anblick mich als kleines Kind oft in Staunen versetzt hatte, von der Wand und legte sie auf den Tisch. Horch, was macht sie? Sie tickt. Ja. Alles klar? Ja, sie tickt. Sie tickt noch immer. Ich schlage da jetzt mit dem Hammer drauf. Aber nein, Herr Professor. Aber. Und? Was hörst du jetzt? Sie ist kaputt. Sie haben sie hingemacht. Sie tickt nicht mehr. Das ist es. Sie ist tot. Ja, so weit verstand ich ihn, aber alles andere, der Tod, der aus den Zellen kommt, das Absterben, von dem er sprach. Ach, Leute, weiß der Teufel, was soll's. Ich brannte schon darauf, meine Fähigkeit demonstrieren zu können. Und als mir der Professor endlich erlaubte, den wissenschaftlichen Kollegen auszuknipsen, vibrierte ich bereits. Krebsforschung. Was für ein Witz! Jahrzehntelange Forschungsarbeit zertrümmerte er, verwüstete den Schreibtisch, zerfetzte die Unterlagen, zerbiss die Disketten, zertrat und zertrampelte die Reagenzgläser und erklärte damit all seine Bemühungen, als Wissenschaftler im Dienste der Menschheit zu arbeiten, für null und nichtig. Und schließlich befreite er mit großer Geste die Krebsmäuse und die infizierten Ratten aus den Käfigen. Und als hätten sie auf diesen Augenblick gewartet, stürzten sie sich völlig ausgehungert auf ihn und rissen ihn zu Boden. Der Hass ganzer Generationen von Versuchstieren musste sich in ihnen aufgestaut haben. Selbst ein Schwarm Piranhas wäre nicht so schnell an seine blanken Knochen herangekommen. Ja? Moosbrugger, störe ich? Können wir? Nein, ich stehe da in der Telefonzelle vor Ihrem Haus. Ich wollte, kann ich kommen? Aber ja. Aber ja. Wissen Sie, als ich damals hinkam in sein Apartment, ich war natürlich wahnsinnig nervös. Aufgeregt, aufgewühlt, das können Sie sich ja vorstellen. Ich kannte die ganzen Geschichten, ich wusste, sie waren nicht erfunden. An der Tür dachte ich mir, jetzt stehst du an der Grenze. Wenn du da reingehst, kann es sein, dass du nicht wieder herauskommst. Ich rätselte, was in mir geweckt, was in mir frei werden würde. Ich kannte meine Lust auf Grausamkeiten, ich habe das immer unterdrückt. Jedenfalls stand die Tür offen und ich trat ein. Stille, nichts rührte sich. Hallo, wo sind Sie? Es war Abend, die Vorhänge waren zugezogen, es war fast nichts zu sehen. Ich wusste, er ist da, ich spürte seine Anwesenheit. Ich bekam Gänsehaut. Ich ging durch das Vorzimmer, kam in eine kleine Küche. Es war eine Spannung in der Luft. Ich tastete nach dem Lichtschalter, er funktionierte nicht. Da lag ein Messer. Ich griff instinktiv danach. Dann spürte ich eine Explosion im Kopf. Mir war, als hätte mich jemand an den Haaren gepackt und aus meinem bisherigen Leben hinausgerissen. Ich sah ihn sitzen auf der Wohnzimmercouch. Er grinste mich an. Als ich aufwachte, kniete ich über ihm und stach ihm das Messer in die Brust. Man zählte später über 50 Stichwunden. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Meine Herren, das eigentliche Drama, die wahre Tragödie ist, dass in mir diese verantwortungslose, lüsterne Bestie von Journalistin ruiniert hat, noch ehe ich sein Wissen dokumentieren konnte. Leute! Krock ist tot. Und wenn ihr das durchaus nicht glauben wollt, weil ihr mich doch vielleicht ins Herz geschlossen habt und auch, weil ihr täglich Massaker aller Art, blutrünstige Exzesse und Heldentaten tapferer Einzelkämpfer in eure Wohnzimmer serviert bekommt. Tja, dazu kann ich nur sagen, der Professor hat sich Krocks Erbmaterial gesichert. Und er ist besessen von seiner Idee und, was die Realisierung betrifft, fleißig wie ein Karnickel.